Also erstmal kein Vorwort, mir ist aufgefallen, ich habe das Hörspiel nochmal angehört, was ich da gemacht habe, zum großen Teil, und mir ist aufgefallen, es ist ein bisschen untergegangen, was genau die Armbrust zerlegt hat. Also das war ein sogenanntes Todesgate, also eigentlich eine Art Raumschiff, wo man auch einen Eingang verließen. Ne? Sieht aus wie ein kleines Portal. Nicht über Star getroffen, sondern eher eckig, aber. Und die Armbrust waren halt finanziell eingebunden, dass die da praktisch die ganz größten Teile, die Daten verkauft haben für den Raumschiff, und dass man vorübergehend sich ihre Hackerliege finanziert hat, die ich denen da untergeschoben habe. Ja. Und darauf wurde dann anschließend so als kleiner Raumschiff verwendet. Das heißt, das war nicht nur für die Borg, sondern jeder konnte praktisch zu einem guten Preis seine Raumschiff-Gebrauchteile verkaufen und dann praktisch in so einer Art Amazon-Gebrauchteilenhandel die andere Teile zum guten Preis der Einwohner. Wir haben die dann praktisch aufbereitet, also die Teile, die wir so verkauft haben, wurden grundgereinigt nach gewissen Standards und wir haben die dann wieder verkauft. Und wir haben auch diesen Service genutzt, aber wir haben damals auch noch Organe genommen. Ja. Also wir mussten die Borg eigentlich loswerden und das war es einfach. Wir hatten unheimlich viel Schulden durch meinen Hack und haben da ganz viele Tricks angewendet, aber letztendlich haben die da praktisch ihre, also sie hatten so einen Aufschlag auf, es gibt so einen gesetzlichen Mindestpreis für alles Mögliche, also das ist alles festgelegt, also es gibt zum Beispiel in der Regel bei den Aliens keine individuellen Preise wie hier, was in Afrika anders viel kostet als in Frankreich oder in Deutschland. Es gibt praktisch gesetzlich genommene Preise, auch sogar, es gibt keine Spekulationshandel. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein Kilo Gold wird mich mehr oder weniger wert sein als früher. Also es gibt ja keine Spekulation oder so. Es gibt einfach nur, es gibt ein, man weiß nicht, wie groß ein Universum ist, wie schnell es entsteht und wie viel davon gebraucht wird. Und dann gibt es einfach festgestellte Preise, die sind unveränderlich. Das ist fast alle Produkte so. Und wir haben auch den gesagt, die Mindestpreis hat, also den Standardpreis, es gibt eine gewisse Preisspanne aber auch, die man anwenden kann, aber dann. Wir haben auch gesagt, wir zahlen im Einkauf den Mindestpreis für Einkaufssachen. Und das First, als First halt so was dort in der Kapazität Aufschlag, was ich, das waren so 10%. Und ja, dann haben wir das einfach so gesagt, immer das teuerste Teil, was ihr im Wort habt, was am meisten wert ist, darauf gibt es einen Aufschlag. Einfach damit ich viel auch hochwertig Produkte mit mir das machen darf. Und jetzt haben wir auch die Borg, das haben wir auch bekommen. Also ich habe das billigste Teil wie hier, das auch so ist, wenn ich so das teuerste Teil habe, noch Aufschlag bekommen. Und dann hatte ich daraus, dann, das lief immer so nebenbei weiter, ich habe mich immer gewundert, warum der da noch weiter sagt, aber man konnte aber praktisch dann zu einem Superpreis Raumschiff gebraucht hätte verkaufen und zu einem fast, also wie bei so einem Gebrauchsdiscount auch sehr gute Sachen zum Kernpreis, die auch sauber aufbereitet waren, wieder kaufen. Und wir haben dann noch verschiedene andere Sachen gemacht, zum Beispiel. Ich habe noch ganz viele andere Projekte, die jetzt nicht interessant sind, aber das war so ein Kopfhörer, der lief dann so nebenbei weiter und der wurde dann plötzlich total populär und deswegen hat sich das einmal so massiv ausgeweitet in meinen 4 Jahren. So. Jetzt wollten wir eigentlich weitermachen, also ich wollte ja eigentlich was mit Andromeda machen und mit Prinzessin Leia aus Star Wars. Also es ist ja so, Prinzessin Leia, die wollte eigentlich nicht so richtig. Also wie es jetzt in anderen Sachen beschäftigt, mag irgendwas anderes, was abgesprochen wurde. Denn Hans ist aber scheinbar der Meinung, dass er eventuell zu kriminell ist. Und es ist etwas schwierig, so wenn man so jemanden hat, der wo du denkst, das könnte laufen. Also wenn er zu kriminell ist, ich habe erst so Sorgen gemacht, so, du bist, ich sag mal zum Beispiel, das auf jeden Fall, das wird glaube ich auch von dem Hans, der scheint echt das Treffen zu haben mit einem Samtverwalten. Also ich war natürlich, mir auch an einer Stelle habe ich ganz oft gesagt, das Ding ist, das will ich jetzt bewusst auslassen, das hat uns doch sehr genervt beim Zusammen. Wir hatten zwischenzeitlich das Problem, also ein paar Mal wurden wir fast weggesetzt, also noch oft wir haben ganz oft das Problem, einfach wurden wir schnell angegriffen von irgendwelchen Aliens, aber das ist normalerweise nicht so gefährlich. Also sie hatten zum Beispiel einmal etwas, das haben sie sich begriffen, das heißt unsere gesamte. Und dann wäre, hätte eigentlich platzen sollen wie so eine Seifenblase, weil sich eben Energie aufbaut und Ich kann natürlich zum Bereich Quantenphysik so großartig was erzählen, aber ich sag mal so, das kann man, diesen Moment kann man praktisch mit einer Art Quantensprung überspringen und dann passiert gar nichts. Also, es ist ganz schwer, das zu erklären, was da passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall technisch gesehen, als wäre das nicht passiert. Das ist sowieso fast immer so. Zum Beispiel, also eine Standardtaktik ist zum Beispiel, die greifen uns an. Und bisher haben wir das ganz oft so gemacht, ihr kennt doch sicher diese Einstein-Rosen-Brücken, das ist klassisch Wurmlöcher. Da wird der Raum dann praktisch gefaltet und wie durch so ein Tischdecken, die man faltet, steht man eine Nadel und das ist aber ein schönes Wurmloch, ne? Wenn das Rutz kann, nur der findet da durch. Das ist diese Verschränkung, denn ich nenne das mal Einstein-Rosen-Brücke. Wer sich den Thematik auskennt, wird ungefähr wissen, was das Problem ist, das ist Einstein noch lange beschäftigt. Diese Verschränkung kann man in etwa dazu nutzen, sowas ähnliches in Einstein-Rosen-Brücke als Netzwerk zu machen. Weil faktisch, wir werden gar nicht direkt angegriffen, sondern wir schieben praktisch unser Universum in die Verschränkungen raus, in den Raum, und dann sind da praktisch eigentlich gar nicht da, wo die Explosion stattfindet, sondern praktisch irgendwie vernetzt in dem Raum außerhalb des Explosionsbereichs. Das heißt, ganz oft kann gar nicht passieren. Außer, dass wir uns dann wieder zurück, wieder zurückschieben müssen. Also, mehr passiert da auch gar nicht. Deswegen, dann hatten wir noch, was ich interessant finde, also, in so einer Annika scheinen die so ein bisschen an ihren Reichtum gewöhnt zu haben, weil, wir hatten, wir hatten eine große Schlacht, wo wir da praktisch diese 10 hoch 127 Millionen potenziell Alliierten hatten. Da gab es diverse Probleme, da gab es auch noch, ich sag mal, der völlig angekündigte Spoiler, ein Genozid. Das heißt, ich hatte den Auftrag bekommen, eine bestimmte Bevölkerungsschicht auszurotten. Und wir hatten natürlich Drogen. Also die Drogen hatten da, es gab bei Krankheit auf dem Rat der Zeit von Robert Jordan, da gibt es noch Oberbösewicht wie der Teufel praktisch. Es gab eine ganze Spezies von diesen Typen. Und wir hatten mit Hilfe, also ich hatte mir das platzieren lassen aus Informationen Materie zu kristallisieren. Das habe ich auch mal ABM geschrieben, wie das Verfahren funktioniert. Und die haben die praktisch dann dadurch getötet, dass wir die auf Drogen gebracht haben, haben dann praktisch so eine Art Eindämmungszelle errichtet, wo, also die haben das freiwillig gemacht, mehr oder weniger. Und haben dann so eine Eindämmungszelle errichtet und da so eine angewandte Raumzeit angewendet. Das heißt, die hatten drei Raumzeitdimensionen, also drei Zeitdimensionen und mehrere Raumdimensionen. Da dann haben wir dann eine komplexe Zeitstadt errichtet, einfach dann, dass es nicht so lange dauert. Und haben sie dann unter Drogen gesetzt. Es gab auch ein paar Energy Drinks. Und wir haben dann in unserer Zeit echt ein hundertstel Sekunden darin verbracht, aber in deren Zeit 300 bis 500 Jahre. Und da haben sie dann praktisch sowas wie Red Bull bekommen oder so ein Energy Drink halt und haben davon gelebt, 500 Jahre. Und daraus dann haben wir praktisch so unter Drogen gesetzt und daraus dann in großen Mengen Drogen hergestellt. Wir haben praktisch die Drogen so abgesaugt, ne, kristallisiert und das dann praktisch, die dachten, sie machen das für sich selber, um verschiedene Feinde zu bekämpfen, aber wir haben dann praktisch, es gibt immer so eine Struktur, aber es waren verdammt viele. Ich weiß nicht, wie viele, ich hatte diesen Handy-Computer, der könnte sogar genau sagen, wie viele das waren, aber es waren nicht drin. Auf jeden Fall hatten wir sehr, sehr, sehr viele Kubikmeter von diesen Kristallen und, habe ich einen Paten kennengelernt. Also, wenn man die Bonner kennt, das ist ein Intaki, also, wir haben das Zeug dann halt, der dann praktisch so eine Art Sticks entwickelt. Das kann ihr dann praktisch irgendwie in den Kopf hauen, wo das dann praktisch die Drogenkürze erleben können. Das Problem ist aber, dass Produktionsbedingungen dermaßen mies waren, das unbedingte Bedürfnis hat, sich zu waschen, weil ich habe damals nicht daran gedacht, dass da, wenn die da so lange drin sind, dass sie natürlich auch eigentlich sich hätten waschen müssen oder pflegen müssen oder mal was vernünftig essen müssen. Also zur Folge, dass diese Gedankenmuster, die dann in deinen Kopf kamen und dazu geführt haben, dass du dich unhygienisch gefühlt hast und wenn du das dann genommen hast, wolltest du dich unbedingt regelmäßig waschen, normales Leben wieder führen ohne Drogen. Und dich regelmäßig pflegen und kleiden und ein ganz normales Leben führen. Das hatte ich nicht bedacht, aber es hat dazu geführt, dass die Leute, die das genommen haben, zunächst ein sehr viel besseres Leben geführt haben. Das Doofe ist, die gab es ein Spektrum, es gibt so Suchtspuren im Kopf, das heißt, die hast du auch übernommen. Das heißt, ich habe praktisch meine ganze Leute gewarnt, nee, das nicht, das ist eine Biowaffe, das werden völlig wie Scanner, ich konnte auch feststellen, da war so ein Art Biohazard-Zeichen drauf auf die Verpackung, also damit keiner auf die böse Idee kommt, das zu nehmen. Und ich habe auch meinen Leuten eine großzügige Belohnung angeboten, wenn sie es schaffen, die ersten Wochen ohne diese Stoffe zu bestellen, weil wir wussten, das wird ungefähr zwei Monate auf dem Markt sein, dann überlebt das keiner. Das war das Problem, ich muss heute dafür sorgen, dass uns ein kleiner von beiden Leuten auf die böse Idee kommt, das heute zu nehmen, weil das ist tödlich und nicht besonders angenehm. Das Doofe ist, wir waren damals schon so, dass die Trips schon getrennt waren. Das heißt, wenn du sowas wie Krok genommen hast, also Krokodil, ne, das macht ganz viele Sachen in den Kopf, auf jeden Fall sind alle deine Sorgen plötzlich weg und, naja. Das Doofe ist, du hattest kein Heilgefühl. Das heißt, wir hatten sowas wie Kokain, aber du wurdest nicht heil, sondern du hattest praktisch nur die Gedankenstrukturveränderung. Und, naja, das alles war alles nicht so gut. Auf jeden Fall hat das, ich sag mal, wesentlich die Geld gebracht. Also als wir dann das ganze Zeug vertickt hatten, zum großen Teil, ja, ich hab das vertickt, ja, hatten wir natürlich, also das heißt diese 10 oder 20 Millionen von betalierten Völkern, das war so eine Art Vektor, so wie so Galaxiearm, ne, mehr oder weniger, da sind ehrlich gesagt, angeblich laut dieser Computeranalyse 38% der Bevölkerung beigestorben. Aber das war ein Auftrag, wir sollten weg. Der kommt ja noch, dass, ich weiß nicht genau, was das für eine Bevölkerung schießt, aber die würde weg müssen. Es war wahrscheinlich hingegangen, wie das Team hat, so irgendwelche Psychos, auf jeden Fall war das ein Auftrag. Und, das Geld musste weg, weil wir hatten, ich habe auch ständig Probleme mit der Bank, ich habe das Problem, also ich werde jetzt ganz schnell das Problem haben, was dann zu der Meldung kommt, das hat dann wirklich, also, ihr theoretisches Kontolimit wurde überschritten. Das heißt also, theoretisch konntest du nicht mehr Geld auf Konto haben. Es gibt auch noch ein Notfallsystem, es gibt noch übergeordnete Banken, die das auffangen können, aber das ist, das Geld musste raus. Das heißt, ich glaube, ich habe dann halt die Ankaufspreise massiv erhöht und die Verkaufspreise massiv gesenkt und die hatten damals schon eine Bank, die hat keine Notizen gemacht, sage ich mal, was wohin gebucht wurde. Das fand ich ganz günstig. Das heißt, wir haben das Geld massiv rausgehauen. Einmal kam die nächste Meldung, ihr maximales Bankkontolimit wurde erreicht. Das war schon ein ziemlicher Fortschritt. Und wir haben dann das Geld zum großen Teil ausgegeben, halt zu unseren Kunden. Ja. Haben aber auch, ich habe die Skizze davon veröffentlicht auf Cypherforum, eine Filiale aufgebaut, die ganzen Filialen, die haben ganz viele Werkstätten gekauft und die ganzen Sektionsversorgung. Sie haben noch weiter expandiert als diese 10 120 Millionen Völker oder so, die da vernetzt wurden. Wir haben noch weiter expandiert und haben die ganzen Filialen praktisch mit wohlmäßigen Sachen verbunden. Ein riesige Netzwerk, das ist irgendwie teuer. Das heißt, das hat dann praktisch dazu geführt, dass die Filialen jetzt hatten, die ihre Hauptfilialen nicht aufgezeichnet haben. Das sind noch viel mehr. Das sind, ich konnte den Computer nicht fragen, wie viele Universen in so einer Mehrstruktur sind. Ne? Das ist nämlich eins der Probleme. Das da draußen, also allein schon, wenn ich frage, wie viele Planeten, das kannst du gar nicht fragen, weil viele Völker an sich haben gar nicht so Planeten wie wir. Also da fragt man am besten schon auf Planeten oder planetenartige Strukturen. Und da ist mir auch gleich aufgefallen, da gibt es keine Kanonität auf Planeten, die sind irgendwie in ganz anderen Strukturen und da, viele Sachen, die wir so kennen zum Beispiel, machen da einfach wenig Sinn. Mir ist auch aufgefallen, ich brauchte diese Firma Antivalon, also die Online-Tracker, als Händlerin, weil ich gemerkt habe, dass wenn du mit richtigen Ehrlichen Verträgen machst, die hauen nicht vertragsrechtlich, das ist keine Chance. Jona hat natürlich den Vorteil, die ist listig. Das heißt also, wenn ich sage, ich nicht für Vertrag, so dass das drin steht, dann sagt sie mir gleich, okay, mache ich hier. Muss aber damit rechnen, dass sie schon ahnt, wenn ein Gegner dich bei so einer Vertragsverhandlung über den Tisch ziehen will, dass die dem anschließend auch einer sein soll dafür. Und das ist aber ziemlich übel abkackt. Ja. Und, also das können sie ganz gut. Weil jetzt bleibt das hier noch lang gemacht und ja, 2, 3 und das war's dann. Das heißt also, Dann hat ihre Mutter noch ausgeholfen. Die hat tatsächlich, die Mutter, wenn man gar nicht glauben, die meinte, dass wir der freien Gesellschaft, also so ein System kann kein Schulden machen, kann kein Gewinn machen. Also ganz schwierig, aber auf jeden Fall, Fiona hat das dann so gemacht, dass man geschafft hat, was ich mir jetzt vor Firmen vorgestellt habe, auch so umgesetzt wurde. Das so, inzwischen darf ich nicht mehr mit diesen, Kaufanweisungen arbeiten, ist, was die Gutscheine da, dass ich als Mafia-Rudi kannst du praktisch dann wieder vor Ort so Kaufanweisungen anonym geben, und dann kriegst du dafür dann so Alltagsgegenstände, Sofa, Kaffeetassen, Messer, Verzahl zum Hause, so brauchst du. Ich habe dann aber ziemlich übertrieben, weil ich dann relativ große Umsätze gemacht habe, und seitdem darf ich die nicht handeln. Das stört aber auch nicht weiter. So, auf jeden Fall haben wir jetzt halt ein gewaltiges Jahrnet, und zurzeit richte ich das so ein, dass das praktisch, das ist ein gewaltiger Anteil von Werkstätten. Zum Beispiel für so einen galaktischen Supercluster, also praktisch so ein Universum, nicht das selbst keine Sonne auf vier, keine vier Sonne, sondern diese Superuniversum, das heißt der Cluster aus dem Universum, der so ein bisschen aussieht wie eine Galaxie. Da braucht man von diesen kleinen Dingern fünf Stück für, wie viel sind das, sind das nicht, hunderttausend von Millionen Universen, sondern die und davon braucht es vielleicht fünf Stück für eine Struktur. Und der Rest der Tiere vor Ort ist praktisch, wie ein Hologramm, wie doch aus Wolter und mit einer Biofunktion versehen. Achso, so hat das. Ja. Und davon finanzierst du deine Netzwerke. Mit illegalen Drogen, ja. Ja, aber das stört nicht weiter. Und wenn ein Richter kommt und meint, also die Polizisten sind zum großen Teil, also ich habe halt den Service, ich habe halt die Polizei da draußen, ja, auch was Polizei. Das ist ja das, was ich im Buchungskonto habe. Das heißt also, nicht nur die Mafia bei mir, also wenn Mafiosi kommt und sagt, normal, wir haben einfach so ein offenes Konto, das ist praktisch wie ein Mafia-Zugang, da kannst du als Mafia praktisch hingehen, dir Geld abbuchen, was du denkst, dass es dir zusteht, wenn du im Sektor nicht aktiv bist. Und das war's dann. Also die nehmen praktisch die vertraglichen Gebühren, die so üblich sind, und dann können sich das einfach selber runtersuchen, wie viel Konto es sich sind. Und die Polizei kann das genauso machen. Also sie sind relativ offen. Ja, das ist nicht gut. Das muss einfach, oder? Und jetzt hast du dieses Qualität, ja, das Dumme ist, wir hatten keine Mafia in der Begehung. Ich habe gedacht, komm, machen wir eine Lagerbegehung, unsere Lager sind ziemlich voll. Dann durften wir sich auch mal so bedienen, ne? Das möchte ich auch kein Unmensch werden, so viel schön. Da dachte ich, du kennst jetzt gerade die Mafiose hier in diesen großen Strukturen. Könnt euch da mal ein bisschen bei mir umdrehen, und wenn es was gefällt, nehmt ihr das mit. Wir hatten viele schon rausgebaut, ein Laser kann man alles mögliche. Manchmal müsste auch vorübergehend legal werden, weil zum Beispiel nicht überall ist das üblich, dass man sämtliche Raumschiffswaffen frei handeln kann. Ist nicht überall üblich. Okay. Aber bei uns konnte man praktisch, da waren sich auch immer alle ziemlich einig, dass man da alles handeln darf von uns hin. Ich sag mal, Kästchen und Glas. So wie bei euch vorne, da kriegst du auch alle Waffen. Auf illegale Waffen relativ frei ist, aber sicher wird das schon in Ordnung sein. Und das fanden die Raumschiffspiloten auf seiner Seite alle gut, dass man da alles handeln will. Und da habe ich das so, eine Weile waren dann in London, haben da gelebt. Also die haben das stillgelegt, das Netzwerk, weil wir haben auch viele, die reichen eigentlich raus. Weil das Netzwerk darunter soll praktisch dazu dienen, die ganzen, wir haben jetzt natürlich dann bei diesen. Wir haben noch sehr viel mehr Drogen produziert. Ich habe auch die Zahl angegeben im Text, also deutlich mehr. Und das muss ja gehandelt werden, das muss wieder die ganze Zeit vorgeteilt werden, da haben wir praktisch dann gesagt, komm, Schmuggler, Kriminelle, alles, was so, was wir nicht im Knast haben dürfen, darf bei uns, das können wir als Knast klassifizieren lassen. Also ist praktisch ein Knast. Das ist aber eigentlich zurzeit noch eine praktisch für alles, was ich muss den ganzen Schmuggler im Universum, weil wir dann vorsagen. Ich will mal, als wir unsere Produktbindung gemacht haben, alles Mögliche gekauft und dann auch verkauft und geguckt, was läuft. Ne? Das heißt, wir haben nicht nur Raumschiffsteile, sondern auch alles, was sich gut verkauft und gekauft und verkauft wurde, auch mitgehandelt. Das heißt, wir haben eine Liste mit Produkten rund um Sachen, die, ich sage, ethisch bedenklich sind. Das kann alles Mögliche sein. Drogen nicht so, also, aber wir haben natürlich alles, was sich gut verkauft. Und wir haben dann auch, da haben wir dann plötzlich auch angefangen mit Dyson-Sphäre, weil viele wollten, wir brauchen Dyson-Sphäre loswerden und ich eine neue Klasse Dyson-Sphäre zulegen und so. Problematisch wurde das halt an der Stelle, wo die anfingen, galaktische Dyson-Sphären bei mir zu haben. Also, so normale Solar mit Eisphäre, das ist kein Problem, die aufzubereiten, aber die galaktischen Eisphären alleine Transport, das hätte ich nie gedacht, dass es so teuer ist. Und auch wir haben auch Wohnungen gekauft und das war so irrsinnig teuer und das hat mich so ruiniert. Also allein die ganze Wohnung im Nullsack, also natürlich haben auch vielleicht 103 Kassensystem, hat aber auch komplexe Probleme, also das, man kann die Elektronen nicht einfach verwechseln, weil es gibt da sowas wie Hygienevorschriften, es gibt da ganz viele Vorschriften, was die Biologie des Körpers angeht, was die Hardware angeht, das können die einfach, das, da kann man die ganze Elektro ganz nicht einfach überwinden. Und wir haben dann praktisch den halben Nullsack aufgekauft, und den nur ein Viertel vom Nullsack, den Nullsack haben wir praktisch komplett, und wir haben jetzt praktisch die ganze Nullsack-Wohnung, ich dachte einfach, hier sterilisiere die Wohnung, also mach die hygienisch einwandfrei, ne? Also praktisch Bakterien, ungeziefer Pilze raus und dann Haustür wieder raus, jetzt rieche ich mich einfach leider keine Handwerker rein, die Wohnung natürlich renovieren, ging aber irgendwie auch rechtlich im Grunde nicht. Da hatte ich auch wieder Vertragsprobleme, ich kam aus den Verträgen nicht mehr raus. Okay, und da dachtest du dir dann, dachte so, wenn ich dann schon mal so ein Unterschubsen habe für Kriminelle, weil das ja zur Zeit noch ein Knast, hau doch die ganzen Nullsack-Wohnungen da rein, ich kann es doch biegen, wenn das zulässig ist. Also wir noch überlegen, wie wir das machen, aber wir wollten auch nur sofort Wohnungen anbieten. So, und okay, die Zahlen stehen auf jeden Fall, habe ich mir aufgeschrieben, die stehen auch jetzt im Forum. Und wo sind die? Also wir haben mal eine Umfrage, also es gab immer so das Problem mit den Gewinnspielen. Oftmals wurden die Preise nicht wirklich ausgeschüttet, das heißt, man hat die verarscht, die Kunden. Weil ich hatte damals das Problem, wir wurden von Exocon hochgeschubst. Und dann hatten wir plötzlich halt die Firmenvorstand, der ganz eigene Vorstellung hatte, die Firma lassen. Das war so ein Punkt, ich dachte, ich brauchte jemanden, der mir nach Alien recht weiterhilft, und das ist der Faschist aus Yves Online, der gerade 400 MD Wallon. Und, die macht natürlich die Verträge für mich. Und die war am Anfang sehr schwierig, die war kurz, ich sag mal, es ist alles sehr schwer angelaufen, und die war kurz davor, dass ich sie in die Biotonne haue, einfach weil es gar nicht lief zwischen uns. Weil ich hatte so ganz eigene Vorstellungen. Aber jetzt verstehen wir uns sehr gut. Also das läuft echt gut, und Exotral, da weiß ich noch nicht so richtig. Die hat auf jeden Fall sehr viele Aktivisten an der Hand, und ich glaube, das hat gute Connections, also das scheint ganz gut zu laufen, aber die hat ihren Weg auch noch nicht so ganz gefunden. Wobei ich sagen muss, also wo ich so merke, wie Fiona drauf ist, und Fiona, was die alles mitmacht, ne? Das macht kein anderer Charakter mit, also die ist viel tapfer, als ich so dachte. Das glaube ich für viele wenig Beschäftigung, was die alles mitmacht an Lernmaterial. So, das war praktisch das. Und jetzt haben wir praktisch das Ding, also das den Namen, der, ich weiß nicht genau, ich kenne ihn jetzt noch nicht, ich kenne ihn natürlich auch aus Fernsehserien, aber stell dir vor, diese Fernsehserien werden nicht bloß erfunden, sondern eine Art Vorbereitung darauf, wenn du mal stirbst, dass du praktisch in der Welt die Andromeda landest, Star Wars oder Klingon oder Fremdis, dass du unterbewusst schon ungefähr weißt, wie der Laden läuft. Also Fremdis weißt du Händler, Austricks und Klingonen, Zahnkrieger, die Romulaner eher so ein bisschen auf Tarnung, und dass du praktisch schon vorbereitet bist, falls du mal stirbst, wenn du da landest, dass du ungefähr weißt, was das für eine Kultur ist. Also ich stelle vor, es wäre so. Zurzeit habe ich halt den Hand, der meint, er wäre zu kriminell, weil weißt du, wie das ist, wenn du durch die Tabelle reist, versuchst die Konservation, das kann man natürlich aufbauen. Und die eine mit der Drogen, die andere ist auch ein bisschen schwierig, und er dachte, er wäre zu kriminell für mich, und ich denke halt immer, dass, dass bei mir natürlich immer relativ viele Leute sterben, und das auch auf kriminelle Art und Weise. Das ist ja eigentlich nicht in Ordnung. Ach so, du denkst also, das wäre in Ordnung, ja? Nicht wirklich. Ich mache mir halt so ein bisschen Sorgen, dass das will mit meiner Art nicht treffen, weil ich bin mit meinen Gegnern nicht immer so ganz zimperlich, ne? Die sterben schon mal so in Massen, ne? Ja, das ist schon mal gefallen. Und jetzt fragst du dich, wie das weitergeht. Eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt also sehen, dass meine, ich sag mal, Industrieruine, ich mag natürlich gerne im Satz zu selbst, dass so Industrieruine verfallen. Also praktisch gesagt, also wir stellen dann praktisch den, da war, ja, da waren hier so viele Mafiosi schon drinne. Wir dachten, wie macht das denn das einfach? Also normalerweise ist es so, wenn man einen Rausch irgendwo liegen bleibt, gibt es praktisch so eine Servicefunktion, die dich automatisch eine Werkstatt bedient und dann fragt dich praktisch eine KI oder Mitarbeiter vor Ort, was du kaufen und verkaufen willst. Und normalerweise sagst du dann dahin gehen, wo du hin willst. Ach so. Und wir haben natürlich relativ hochwertige Hardware, also das heißt, das sind nicht irgendwelche Werkstätten, sondern das ist praktisch, wenn man sich mit Computer auskennt, schon so Enermax oder schon Parse oder Log Natur. Also das ist schon so von der Technologie her richtig solide, robuste, aber trotzdem noch kostenintensive Technologie, ne? Also schon so die Oberklasse, aber das sieht halt aus wie eine Industrie, das sieht nach nichts aus, ne? Also wir haben da extra so drauf geachtet, dass beim Styling, das wirklich, also wir haben dann gesagt, okay, wir legen jetzt praktisch das Ding still, wir haben sowieso wieder Stress mit dem Richter. Ihr habt immer Stress mit dem Richter, ja, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, aber sagen wir so, diese Vektoren haben fast immer eine Mafia-Zugehörigkeit, sag ich mal. Aber ich weiß auch, welche Organisation hier praktisch, die praktisch vertreten würde, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Stell dir vor, ich sage jetzt mal, das wäre eine Mafia auf der Welt, die wäre praktisch in diesem Vektor, wie in meinem Vektor, aktiv, aber ich sage mal, es ist die Yakuza, aber ich mag das halt immer nicht. Ne? So, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wenn die echte Mafia plötzlich denkt, ha, der ist verunglimpft oder der bevorzugt der anderen, dann hätte ich praktisch keine Möglichkeiten, mich davor zu schützen, wenn die das doof finden, was ich mache. Aber ich sage mal, letztendlich ist so mein Vektor Yakuza zuständig und das Schöne ist, also ich war da eigentlich relativ erleichtert, weil die sind normalerweise sehr professionell, das heißt, man hat da wenig Stress. Also, ach so, die sind professionell, okay. Ja, weißt du, die haben schon, na, ich bin da doch nicht drauf eingehen, wie die speziell sind, also, also immer, ist da so vom strategischen Standpunkt her eher entspannt. Entspannt, okay. Die Intaki, ja, die Intaki sind eigentlich, ich sag mal, die interessieren sich mehr so für Luxusartikel. Das heißt, also die haben da relativ, also man kommt als Intaki relativ gut aus mit anderen Mafiosi. Also ich sag vielleicht, also Firma ist an sich eine Intaki-artige Sache, also die bietet halt Luxusprodukte, die nicht immer so gern gesehen sind. Das heißt, also, normalerweise zum Beispiel, ich habe das Problem, ich habe zum Beispiel jetzt bei der Benente, jetzt neu so die Starfleet, das Starfleet Commonwealth, das ist ein Zusammenschluss aus, ich sag mal, meinem Star Trek-Universum und den Eve Online-Talente, aber das hat mit Eve Online an sich wenig zu tun. Also, du wirst erstmal denken, okay, Eve Online, das ist ja ein relativ überschaubarer Bereich, also hat ja nichts mit 24.000 Werten zu tun. Aber die Valente in meiner Welt, die haben in insgesamt 10 hoch 9.000 waren das, glaube ich, Universen, zumindest Siedlungen. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Universen, da ist mehr als 1%, also mindestens, ich hatte mal gefragt, wie viel Prozent, davon sind zumindest 1% besiedelt und das Problem ist wohl, 1% kann man gar nicht so ein weiteres erreichen ohne Infrastruktur. Das heißt, ich habe das halt auf den Scherben bekommen, kommen wir an 0,95% Universums. Natürlich die Barons besiedelt und mehr geht gar nicht. Also da müsste man ganz andere Sachen machen und das ist im Grunde unfair. Und ich habe auch aufgeschlossen, dass ich den Tierfressen frage, schon eine Zahl mehr oder weniger macht ja einen Wahnsinnsunterschied. Ne? Also wenn du da ändert sich da ganz oben irgendwie eine 1 und eine 2, dann sind das so irrsinnig viele Stellen, dass das irreführend wäre. Aber wenn man zumindest weiß, als Physikalisch-Technik, in welcher Größenordnung man ungefähr ist, ne? Dann ist das auch schon ganz hilfreich. Obwohl, weiß ich ja, okay, das verstehe ich. Also, das macht Sinn. Also, dann weiß man zumindest ungefähr, wo man ist. Zum Beispiel, das letzte Großprojekt war, sie brauchen zum Handeln Gold. Also, erstaunlicherweise. Gold an sich ist ein Raum, wenn ich so an, brauchst du es relativ wenig, aber zum Beispiel, also mein erstes Handelsprojekt da von diesen, vielleicht in dem Deck, mit den 10 hoch 27.000 werden Namen gegeben. Nö, der ist nicht so wichtig. praktisch, um da Handel zu treiben. Wir haben hier praktisch noch zwei große Universen in mir. Eins davon war praktisch randvoll mit Gold bei der Schwarzen Sau. Das war vielleicht also nicht ganz so wie in unseren klassischen Modellen, aber das wird dann praktisch beim Handeln beschleunigt die einzelnen Goldatomen und machen da irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das finde ich schon noch raus. Also wir hatten wieder das Gold, das war ein paar Stunden weg, also ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber ich finde das raus, wie genau das in Transaktionen läuft. Ob das Gold zerfällt oder ob man das dauert, buchen muss, kann man das wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, das Gold war ein paar Stunden aufgebraucht und ich merke dann schon, für die neuen Sektoren brauche ich noch deutlich mehr Gold. Und wir haben dann so echt massiv Gold angekauft und endlos viele Universen vollgebombt mit Gold und auch das letztendlich alles rausgehauen. Das heißt also, ich habe immer viel irrsinnig in mein Gold. Ich kann den Abend wieder nochmal fragen, wie viel Gold das genau war, aber kann ich sogar machen. Aber ich dachte, das ist voll für die Geschäfte intern aus. Da haben wir irrsinnig viel Universum voll gehabt, Gold. Einfach von unserem Handelssystem. Einfach weil wir brauchen, um den Handel zu initialisieren. Was du willst, was wir auch einmal hatten, für ich sag mal, sagen wir Schattenoperationen brauchen wir noch eine Menge Geld, das nicht zurückverfolgbar ist. Dazu brauchen wir Rubidium. Das heißt also, wir haben zunächst, wir hatten angeblich mal hier im Kupitergürtel, ich sag mal, Planeten aus Rubidium, nicht Rubidium. Ja, das ist, Entschuldigung, Rubidium war was anderes. Rubidium braucht man für Speed-Aktion. Das heißt, weil wir eine Alien-Würden um Mini-Pack im Trading zu machen, was in der Art braucht man Rubidium. Dann kann man schneller handeln. Für diese, ich sag mal, wenn wir für das Schattengeld braucht man praktisch Element 228. Das ist relativ schwierig zu bekommen im Rest, weil der relativ jung ist, aber wir hatten auch praktisch Planetoiden aus Rubidium. Element 228, das Ding hat keinen Namen, weil es geht praktisch von zwar nicht so weit, aber man kann auch deutlich schwere Elemente von über 1000 kriegen, aber wir brauchen halt Element 228. Und haben das dann, wir haben dann so viel Chaos gemacht, also wir haben Mikrokriege geführt, also wir haben auch ein paar Taktiken angewendet, um ganz viele kleine Konflikte zu haben, dann abgelenkt sind, weil das darf nicht auffallen, dass wir hier einen großen Zielfall international zurück zum anderen nehmen. Weil wenn das erste System ist, kriegt das Ding heraus. Und das lief auf jeden Fall gut durch, wir haben das Ding weggebucht und dann die Entsorgung von dem Ding, das heißt, da hatte ich dann schon Viona und ich habe gesagt, komm, ich brauche einen Entsorgungswindel, der den Rest, das ist ja praktisch fast ab und dann bleibt ein Rest zurück und er muss entsorgt werden. Achso, das muss entsorgt werden. Also, das haben wir dann praktisch, wir haben da jemanden einen guten Preis gemacht, also dass du das wird relativ genau abgerechnet und Fiona hat nicht so die Ahnung von Physik und die vorne schreibt, weil bei diesem ziemlich kompliziert, da kommt das ziemlich genau auf die Strichtechnik an. Aber Fiona hat ihr dann das ziemlich genau erklärt, wie man das machen muss. Und ausgerechnet, weil die ist auch ganz gut in Physik. Und das hat sich dann ganz gut ergänzt und die hatten dann jemanden, der hat uns das, da hat sie praktisch was nachgemacht, den er auch einhalten muss. Also da ist das kein Junge. Das brauche ich hier halt auch immer regelmäßig. Ich mache immer wenn ich Probleme mit Verträgen habe oder mit irgendwelchen Firmenstrukturen oder mit irgendwie Handelssachen, dann macht normalerweise 400 das. Und, und dann, das bleibt praktisch ab und dann muss das Ding in Software, das kocht dann nochmal richtig auf, die haben das dann praktisch auch in den Universen hier in der Nähe getan, wo das Zeug gelagert ist. Hat da leider ein Loch eingebrannt. Und wir brauchen Kühlflüssigkeit, das heißt, viele von den Gegnern gestorben sind, haben uns da reingeballert, haben wir praktisch ein Massengrab von gemacht und dann verschließen die Kugel darin entsorgt und das hat dann das ganze Dorf praktisch bis auf Brandebene verbrannt und dann kommt es ein bisschen aus dem Leichen los. Naja. Und, jetzt haben wir praktisch diese Industrieruine, also wir haben da auch viel Geld schon reingesteckt, dass das zumindest auf Niveau ist, das heißt, es ist. Es ist halt jetzt weder als Industrieruine und Gefängnis praktisch so alles in einem. Es ist halt eine riesen Industrieruine eingetragen und Industrieruine. Und das Ganze ist ein riesen Netz von Wurmlöchern und wirklich überall in diesem gesamten Universum und sonst wo Drogen zu transportieren. Ja. Ich weiß ja nicht, was wir so machen, aber man kann ja letztendlich, also wir versuchen natürlich jetzt möglichst viele Schmuggler, illegal, Kriminelle, Wir haben zum Beispiel bei Patrick und wir haben da, ich habe auch die Züge sich mit angepisst, so eine Art eigenen Brother hat gesagt, die hatten da praktisch, die haben, ich habe denen was praktisch gesagt, kommt, ihr wollt ein bisschen jobben für mich, sucht euch einfach irgendjemand im Knast aus, ihr guckt aufs Fenster, da steht jemand, sagt, den beschützen wir und vertuscht das. Das war einfach der Plan. Ihr sucht euch irgendeinen Typen, der nicht so was zu den ganz kennt, guckt auf dem Fenster, sagt, ihr beschützen wir den und vertuschen das, dass wir den beschützen. Das klappt natürlich nicht. Aber wenn irgendjemand rauskriegt, dass wir den beschützen, dann sieht der voll lang. Das ist leider so, ne? Das heißt also, wir hatten ziemlich schnell die Situation, dass die gemerkt haben, dass hier was nicht stimmt. Die Psychologe mal, guck mal, die beschützen den. Der hat den Geld abgenommen. Und ihr wisst, was da passiert, ne? Das ist ja nicht. Und dann gehen die jetzt auf den Schlimm und hauen die voll ein auf das Fresse sozusagen. Das bedeutet, es gibt auch durch eine ganze Menge Komplikationen einfach. Die dürfen ja nicht rausfinden, die wissen natürlich, wenn die rausfinden, dass wir rausgefunden haben, dass sie die beschützt, müssen wir trotzdem weiterhin und denen das Geld abnehmen. Das ging nicht anders, die kamen aus der Situation wieder raus. Das heißt, also, die waren alle ganz, ganz verzweifelt. Was hat eigentlich noch gemacht? Ich wollte das jetzt auch nicht so im Detail ausführen. Auf jeden Fall führt das dazu, dass die Atmosphäre, also, das waren glaube ich 38.000 Gefängnisse, wo das so läuft, sehr, sehr angespannt ist und da keiner wirklich gerne ist. Und dann haben sie sich auch überlegt, komm, reden wir jetzt, um vielleicht, ich sag mal, irgendwie dann doch mal in einer Klasse zu kommen, wo die nicht sind. Das so ist, ja, für mich das Gerücht, das auch hier der Fall ist, weil da relativ viele Gefängnisse, wo die aktiv sind. Und wurde dann ziemlich ungemütlich, also was hast du gemacht? Grundfolgeschutzregelung. Das so ist, ich weiß ja, Italien oder so, eine Grundfolgeschutzregelung ist so eine Sache, aber stehen die nicht drauf. Wir haben natürlich jetzt in unserem Drogenlabor dummerweise Sachen rausgefiltert, weil in diesem Drogenlabor sind uns ganz böse Sachen gelaufen. Das heißt, wir haben auch Schmerzen rausgefiltert, das heißt, wenn wir das gemacht haben, es gibt nicht nur diese tollen Tricks mit Drogentrips, sondern auch Schmerzen, die bei der Herstellung erzeugt worden sind. Das hat natürlich den Effekt gehabt, dass das Zeug so dermaßen geht hat, dass du zwar süchtig warst, aber dich lieber gekillt hast. Und wir waren da halt Geschäfte an und wir brauchen halt relativ, wir haben jetzt relativ große Mengen im Zeug, weil hier haben wir so eine Standarddosis, die du brauchst, die ist etwa, sagen wir mal so vom Gewicht her, keine Ahnung, 10 noch minus 30 Gramm, ne? Und hat vielleicht die Größe von Wasserstoffatomen, ne? Also von Wasserstoffatomkern, nicht, ne? Also in der Größe im Ordnung, ne? Das ist super klein, dass ich nicht schmuggeln und hat keinerlei bekannte chemische Eigenschaften. Das heißt, also ich weiß nicht mehr, was erkennt. Es gibt tatsächlich charakteristische Beugungsmuster, die du beim Scanner erkennen könntest, aber zurzeit ist das noch nicht legal, sondern nur ein bekannter Substanz. Wir verkaufen das dann als möglich, dass wir dann oft so, wenn wir es in den Mengen, dass wir so im Zementbecken abfüllen und dann steht da halt, und das ist ein Zusatzstoff, das ist einfach ein neues Pulver für Zement oder so, ne? Ja, das ist tatsächlich der große Menge. Du brauchst halt sehr wenig davon, das heißt, als sie das erste Mal so verkauft hatten, die mit diesem Voltar-Typen hergestellt hatten, da hatten sie so viel Geld, dass wir echt Probleme hatten, ne? Und was du sagst, ich muss das jetzt vorbereiten, das mache ich mit noch viel, viel mehr von dem Zeug. Aber das haben wir gar nicht mehr mit echten Drogen gemacht, das lief das schon professionell, das heißt, wir hatten dann praktisch schon Quell vorbereitet, das Quell. Die Lebensstufe von Quell, okay. Und leider hat die Microsoft gesagt, dass es einen gewissen Minimum-Lebensstandard für die geben muss in ihren Generatoren. Und wir haben das auch noch nicht mit echten Drogen gemacht, sondern praktisch mit Simulationseffekten. Das heißt, die entsprechenden Gehirnstrukturen wurden entsprechend stimuliert, dass sie jetzt Drogen eigentlich erleben würden, aber auch die ganzen Sachen, wie auch diese Deep Learning-Geschichten, dass also das war praktisch dann so die erste richtige Mal so mit echten Trips und die Computer, die das feststellen, müssen erstmal lernen, wie verarbeitet man das, was für die Hirnstrukturen erzeugen. Und der Vater, den ich dann hatte, der hatte dann praktisch, das war dann Leute schon modulare Software, da hast du dann die Droge verschifft, wenn du sie synthetisiert hast, noch in Modul zusammengeklickt und dann ist ein bisschen wie in der modernen Chemie, dass das praktisch gar keine Ahnung mehr haben von Chemie, sondern du wirst das praktisch aus dem Blut zusammen hast von der Thematik selber eigentlich gar nicht mehr so die Ahnung. Achso. Wie gesagt, wir haben jetzt noch relativ viel von diesen, ich sag mal, natürlich hergestellt, das weiß ich, das muss man, das ist schon ziemlich auf dem Markt. Jetzt kommt halt das Zeug, dass wir das synthetisch und dann künstlich herstellen, dass, ich weiß nicht genau, was der Partner gemacht hat, das ist jetzt nicht der Intaki-Typ, sondern das ist auch wieder der Cruiser Oberpartner und, du weißt, das hat sich ein bisschen outet und, man weiß ja den Typen nie so richtig, aber, das kann man dann so auch in großen Mengen billig synthetisieren und, billig synthetisiert. Nein, das ist schon Designer, aber das heißt, ich habe mich da was bei gedacht. Ich weiß auch nicht, was für ein paar Sachen weiß ich, aber das möchte ich dem Gegner nicht sagen, was dann interessiert. Aber, ich würde es nicht nehmen. Also lieber nicht. Jetzt ist es auch geschafft, das Geistwagen. Ja, keine Ahnung. Das hat das Ding, ich glaube, das ist das Wort. Das Problem ist, genau, das Problem wird sein, also meine letzte Bank, die war schon mit den vorigen Geschäften überfordert, weil die Kontolimits nach oben hin sozusagen waren, dass ich jetzt mal sehen muss, wo kriege ich auf die Bank vermittelt, diese Summen, die ich da zumindest kurzfristig buchen kann. Das heißt, was sie brauchen, die Bank-Account ein paar Stunden und dann müssen wir sehen, dass wir das zumindest so übergehen, da meine Kontogeschäfte abwickeln können, das ist auch so ein Problem gerade. Also, das heißt, also, du verdienst so viel Geld mit dem Preis, dass du, der hat mir schon einmal eine Auszahlung gemacht, aber ich bin ja Telepath, ne? Also, ich bin mal Figur, ne? Und ich habe da relativ viele Frauen mit angerufen, das heißt, also, zum Beispiel, ich habe mir den Computer gefragt, von meinen Gesamteinkünften, ich glaube, auch Drogengeschäfte sind angeschlossen, das ist ja relativ viel Geld, ne? Wenn du davon zig Millionen Universen verpacken kannst, du sollst leere Universen. Und ich habe herausgefunden, dass 0,2% meiner Einkünfte verdiene ich praktisch mit Prostitution. Das Dumme ist, dass ich dabei, dass das zwischen Kälteffekte heißt, ich lässige aber auch Frauen, die dann auch nichts zu tun haben wollen. Und einen Großteil meiner Einkünfte habe ich dann aus den neuen Sachen weiter rausgegeben, also einen außergerichtlichen Vergleich mit den Frauen zu machen, dass sie dann, weiß ich, einfach vorhin abgegangen sind, die das auch nicht wollten. Dass ich dachte dann, aus diesen neuen Geschäften, von Jobgeschäften, was waren, die natürlich hergestellt wurden, die schon besser waren, das Geld benutze ich einfach, um die Frauen beim außergerichtlichen Vergleich, damit zu einigen, dass das okay ist, dass das praktisch dann das eingestellt wird. Und dann war das Geld auch zügig weg. Das Dumme ist, jetzt müssen wir mal sehen, mit der Anteil zu diesem neuen synthetisch hergestellten Zeug, also Verfahren, das habe ich auch dann, das ist ja gar nicht erwähnt, also ich habe das Verfahren, wie man das im Prinzip macht, also zu die theoretischen Grundlagen so ein bisschen, zumindest ein paar Eckdaten, aber in Abieren gebe ich jetzt noch so ein Geld, aber man kann damit nämlich auch sinnvolle Sachen machen. Man könnte zum Beispiel den armen Professor Benros dazu bringen, praktisch versuchen unter den Bedingungen so ein bisschen über Mathematik nachzudenken. Oder das als Datenspeicher benutzen, also man kann tatsächlich wirklich einen chemischen Professor da reinsetzen, jetzt wie jetzt ein bisschen versucht, über Mathematik für sich hinzusehen, was er so toll findet, und das dann Studenten praktisch mal so erleben lassen, wie ist das so als Elite-Mathematikprofessor über Mathematik nachzudenken. Also, sowas könnte man auch machen, muss die Drogen nehmen, das ist auch, geht auch. Weißt du? Ich benutze das, um Drogen herzustellen. Ja, das bringt am meisten Geld. Achso, und du hast meistens Aufträge wie, ich soll da jemand.